Oft war es auch besser, gar nichts sagen zu können. Wenn es regnete, saß man in einer Wursthütte, trank heißen, gezuckerten Tee und starrte auf den nassen Boden. Die Sprache reichte gerade aus, den Tee zu bestellen. Von den Nachrichten aus dem Radio verstand man nur die Namen der Länder, wo Krieg bevorstand. Ob er schon ausgebrochen war, wusste man nicht. Den Menschen sah man beim Sprechen zu und beim Essen. Man grüßte sie. Der Zigarettenrauch störte nicht.